Sie rufen in der Praxis von Dr. Ralf Baum an. Wann hat Dr. Baum Sprechstunde? Hier ist die Praxis von Dr. Ralf Baum, Mozartstraße 33. Die Praxis ist zurzeit nicht besetzt. Sie können Herrn Dr. Baum täglich, außer mittwochs, in seiner Sprechstunde erreichen. Vormittags von 9 bis 12 Uhr, nachmittags von 17 bis 19 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen rufen Sie bitte beim Notdienst unter der Rufnummer 110 an. Sie hören jetzt den Text noch einmal.